Nachdem wir diese Festfeiertabelle aufmerksam gelesen haben, dünkt es uns, dass diese harmlosen Namensangaben ganz unheimliche Rätsel bergen müssten. Denn was sagt uns die Aufstellung doch? Beispielsweise zum Jahre 1062. Sie sagt uns, ein Zeitgenosse berichtet, der König habe das Osterfeier dieses Jahres in Utrecht gefeiert, während ein anderer Zeitgenosse meldet, dies Osterfest sei vom König in Speyer begangen worden. Und zu Weihnachten desselben Jahres hat der König nach einem zeitgenössischen Berichterstatter in Freising geweilt, während eine andere gut unterrichtete gleichzeitige Quelle uns mit dem ehrlichsten Gesicht der Welt erzählt, der König habe dies nämliche Weihnachtsfest in Goslar gefeiert. Und dabei muss der Leser gar nicht vergessen, diese Quellen, Annalen, Chroniken und so weiter sind echt, wirklich und wahrhaftig, historisch echt. Das beteuern uns die Fachleute hoch und heilig. Nun, wir wollen einmal unseren einfachen, hausbackenen Verstand mitsamt unserer lebendigen Erfahrung für einige Minuten verabschieden und gläubig annehmen, besagte Quellen seien echt. Lassen also nunmehr den Fachmann in Jahrbücher Konrads II., 2. Band, Seite 427, weiterreden. Wie sind nun diese Divergenzen zu erklären? Die bisher, wie es scheint, vorherrschende Annahme, dass sie auf Irrtümern, Nachlässigkeit, vielleicht auch auf Schreibfehler der Annalisten zurückzuführen seien, wird in einzelnen Fällen gewiss zutreffen, dass sie allgemein zur Erklärung der uns beschäftigenden Erscheinung ausreiche, glaube ich, bezweifeln zu sollen. Neben der ungemeinen Häufigkeit der Fälle ist es eine ganze Reihe von Momenten, die zu diesen Zweifeln berechtigen. Einmal sollte man bei einer derartigen Annahme, Irrtum oder Nachlässigkeit erwarten, dass bei der großen Zahl der Festfeiernotizen in unseren Quellen häufig drei und mehr verschiedene Angaben über den Ort der Feier vorkämen. Das ist aber im Ganzen in den verglichenen 50 Jahren nur zweimal der Fall. 29 Mal dagegen stehen sich nur zwei unvereinbare Ortsangaben gegenüber. Ebenso würde man bei jener Voraussetzung erwarten können, dass etwa bei der einen Quelle eine besonders sorgfältige, bei der anderen eine besonders ungenaue Behandlung dieser Angaben obwalte. So aber steht es nicht. 1036 und 1038 ist die Hildesheimer Überlieferung gegen die Alteicher, 1041 die Alteicher-Tradition gegen die Hildesheimer im Recht. 1054 werden die Annalen Alteich durch Hermann von Reichenau widerlegt, 1050 bringen die Alteicher-Annalen gegen Hermann das Richtige. Diese Beobachtungen sind ungemein wichtig und aufschlussreich. Nimmt man für die im einzelnen Falle miteinander in Widerspruch stehenden Ortsangaben Nachlässigkeit, Irrtum oder Schreibfehler seitens der Chronisten an, so müssten regellos in den Quellen statt des Richtigen verschiedene versehentlich falsche Orte genannt sein. Auf jeden Fall öfter mehr als nur zwei. Es sind jedoch fast regelmäßig für einen bestimmten Festtag zwei Ortsnamen vermerkt. Regelmäßig während eines Zeitraumes von 50 Jahren. In merkwürdiger Weise wechseln dabei unsere Quellen in der richtigen Angabe miteinander ab. Um festzustellen, welcher Ort denn nun jeweils der richtige oder richtigere ist, zieht der Fachmann die Urkunde zu Rate, stimmt eine Quelle mit der Urkunde überein, so gilt damit die Richtigkeit der Angabe als erwiesen. Denn die echten Urkunden tischen uns natürlich keine Märchen auf, glauben die Historiker. Man kombiniert also, scheidet das Widersprechende als Irrtum des Schreibers aus, so hat man wieder eine geschichtliche Tatsache festgestellt. Aber das Allerwichtigste bleibt immer noch, wenn die ersichtliche Regelmäßigkeit zweier verschiedener Ortsangaben es unmöglich macht, eben an regelmäßige Versehen zu denken, wie kommen dann die Chronisten dazu, sich so krass zu widersprechen? Breslau hat sich folgende Erklärung zurechtgelegt. Indem ich keineswegs bestreite, dass mehrfach bloßes Versehen die abweichenden Angaben veranlasst hat, nehme ich an, dass in der Mehrzahl der Fälle dieselben auf einen anderen Umstand beruhen. Ich vermute, dass im Allgemeinen das Itinerar, also die Reiseroute des Königs, insbesondere in Bezug auf die Orte, an denen er die beiden Hauptfeste des Jahres zu feiern beabsichtigte, vorher im Reich durch Rundschreiben bekannt gemacht wurde. Trat dann irgendein unvorhergesehener Umstand ein, der zu einer Änderung dieser Disposition nötigte, so erklärt sich leicht, dass ein Schriftsteller, der von dieser Änderung Kenntnis erhielt, die richtige Angabe machen konnte, während ein anderer lediglich die ihm vorliegenden Angaben der Reisedispositionen für seine Darstellung benutzte. So leicht zwar diese Erklärung dem Ohr eingeht, so schwer rechtfertigt sie sich dem an der Erfahrung geschulten kritischen Verstande. Denn diese Erklärung läuft wieder, wie ja fast regelmäßig, auf die grenzenlose Dummheit und Gleichgültigkeit der mittelalterlichen Chronisten hinaus. Wieder will man uns einreden, vernünftige und gebildete Menschen, die in ihren Annalen geschichtliche Ereignisse der Nachwelt überliefern wollten, in diesem Falle Ereignisse, die sie nicht um materielle Vorteile willen zu verfälschen brauchten, hätten auf bloße vorherige Ankündigung hin die Namen von Orten hingeschrieben, an denen der König in diesem Jahre voraussichtlich Ostern und Weihnachten feiern wollte. Wieder müssten wir uns nicht nur mit einer individuellen, sondern mit epidemischer Gleichgültigkeit und Dummheit der Menschen abzufinden suchen. Denn die vorherige Erklärung operiert mit der ungeheuerlichen Annahme, alle Annalisten und Chronisten während eines 50-jährigen Zeitraumes verzeichnen die betreffenden Ortsnamen gewohnheitsgemäß und gedankenlos aus den hypothetischen Rundschreiben. Und nur wenn rein zufällig einer dieser blöden Männer Kenntnis von der Änderung des Itinerars erhielt, hat dieser das Richtige hingeschrieben. Von sich aus das Richtige ermitteln? Nein, so weit ging die Energie und das Bestreben dieser Halbidioten nicht. Es war ja auch so unendlich schwer zu erfahren, wo denn nun der König das diesjährige Weihnachtsfest wirklich gefeiert hatte. Kein Mensch konnte das diesen Männern berichten, obwohl deren Bestreben dahin gehen musste, hierüber diesmal jedes Mal unterrichtet zu werden. Betrachten wir doch noch einmal die Tabelle. Sie zeigt uns, dass ja fast in jedem Jahre die Reiseroute tatsächlich abgeändert wurde. Das einzig Regelmäßige an dem Itinerar war ja das Unregelmäßige, die Änderung der getroffenen Dispositionen. Darum hat in jedem Jahre einer der Annalisten, eben weil er an das Itinerar so fest glaubte, den Bock geschossen. Und darüber, dass also solche Rundschreiben für die richtige Bestimmung der Festfeierorte wegen chronischer Dispositionsänderung vollkommen wertlos waren, darüber sollten unseren Chronisten niemals die Augen aufgegangen sein. Und welch ein unendliches Glück für uns Nachkommen, dass in jedem Jahr wenigstens ein Annalist zufällig das Richtige erfahren hat.